nicht sehe, wenn er die seit Jahren die Stellung halten. Seit Jahren nichts machen, außer Kälte zeigen. Die Wärme ist verflogen, müde Augen blieben da. Ein langes Gesicht, das nichts außer sich zu verlieren hat. Eingeschlossen im Einfamilienhaus, ich wollte raus, kam heraus und nun bin ich wieder drin. Ich war draußen an der Luft, sah ein bisschen die Welt. Doch nun ist es so, als ob sie sich vor mir versteckt hält. Der Anfang ist das Ende, am Ende stehe ich wieder am Anfang. Doch ich glaube, dass der Anfang noch gar nicht dran kam. Ich warte vor den Toren dieser Stadt, warte auf den Neustart. Denn ich weiß, bald wird sich etwas trennen. Ich zitter vor mir hin, Zeichen eines inneren Erbeben. In meinem Kopf stürzen die Wände ein und jetzt langsam beginnt die Aufbauzeit. Denn ich weiß, bald wird sich etwas trennen. Ich zitter vor mir hin, Zeichen eines inneren Erbeben. In meinem Kopf stürzen die Wände ein und jetzt langsam beginnt die Aufbauzeit. Diese extrovertierten Vögel satt habe, die nur quatschen, aber im Grunde nichts zu sagen haben. Krampf war dann in meinem Magen, mir vergeht der Appetit. Ich schaue in mein Herz und sehe keine Liebe, die mir blieb. Und trotzdem, dass ich es satt habe, werde ich hier verhungern. Kein Schmerz, ein Kummer, nur noch ein Sinn, freies Rumlungen. Ich will hier weg, ich hab die Schnauze voll, so wer geht mir auf den Sack? Keine Ladung, was zu machen, nach der Arbeit kack ich einfach ab. Und so fließe ich lustlos dahin, schaue in meinen Kopf, ein ausgeräumter, verstaubter Spind. Mein Kopf ist schon verreist, doch mein Körper ist noch da. Ich lebe in der Nacht, aber funktionieren nur am Tag. Und ich laufe davon, aber kein Weg zum Entkommen. Wir haben nichts gewonnen, egal wo ich hinschaue, alles so verschwommen. Wir eiern rum, feiern ohne einen Grund. Ohne Sinn und Verstand sind nicht krank und auch nicht gesund. Unser Leben ist so ungeheuer teuer. Und hier steht ein Neuer, der findet es bescheuert. Doch egal wie wir es anpacken, anfassen, blind aufwerten wir uns an immer größere Probleme herantasten. Unser Leben ist so ungeheuer teuer. Und hier steht ein Neuer, der findet es bescheuert. Doch egal wie wir es anpacken, anfassen, blind aufwerten wir uns an immer größere Probleme herantasten. Wir sind personifiziert, lange beide schon voraus. Egal was wir rein an uns kommt immer wieder das Gleiche raus. Denn wir können nichts dagegen tun, wir sind leider einfach so. Leben wieder mal den Speck für eine Bypass-Operation. Schulabend der Tod manifestiert Einseitigkeit. Macht sich bei jedem in sein Leben. Nach der Schule durchgreifend breit. Wieder diese Leben sind doch gleich. Wo bleibt die Abwechslung? In die Gesellschaft, in die kredibiografische Regelung. Wenn du nicht verstehst, was ich hier sage, tut mir leid. Manchmal verstehe ich selber nicht, was ich hier hintereinander schreibe. Ich will nur mit der letzten Gesellschaft, wie sie ist, mir nicht passt. Denn die wirklich wichtigen Themen werden falsch oder gar nicht angefasst. Doch egal, was man tut, egal, was man macht, am Ende wird man wieder in die eigene Vergangenheit verfrachtet. Egal, welches Problem wir lösen wollen, es kommt immer wieder ein neues. Ja, wir haben die Langeweile, doch wen freut es? Ich laufe davon, aber kein Weg zum Entkommen. Wir haben nichts gewonnen, egal wo ich hinschaue, alles so verschwommen. Wir eiern rum, feiern ohne einen Grund. Ohne Sinn und Verstand sind nicht krank und auch nicht gesund. Unser Leben ist so ungeheuer teuer. Und hier steht ein Neuer, der findet es bescheuert. Doch egal wie wir es anpacken, anfassen, blind taub werden wir uns an immer größere Probleme herantasten.